Es ist auch so, dass die Flüchtlingskrise auch mit der Agromafia gekoppelt ist. Hallo zusammen, willkommen auf Smalltalkers, ich bin Leonid. Und ich bin Gustavo. Und unser heutiges Thema ist Agromafia in Deutschland. Agromafia, worum geht es denn eigentlich? Agromafia von Agro, Agrikultur, also Landwirtschaft. Das heißt also, die Mafia weitet ihre Tätigkeiten auf Bereiche Nahrungsmittel und Nahrungsmitteltransport, Vertrieb und Etikettierung. Das ist also ein neues Betätigungsfeld der kriminellen Organisationen in Italien. In der letzten Zeit ist Agromafia sehr stark präsent in Deutschland, vor allem in Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Was passiert? Die mafiösen Organisationen aus Italien versuchen dann über die italienische Gastronomie in Deutschland Fuß zu fassen mit ihren Produkten. Dabei handelt es sich meistens um falsch etikettierte, gepanschte oder gar schlecht produzierte Nahrungsmittel, die auf diesem Wege nach Deutschland vertrieben werden und dabei auch noch sozusagen als Ausgangspunkt für den Vertrieb die italienische Gastronomie in Deutschland haben. Das heißt also Pizzerien zum Beispiel. Und die Besitzer werden hierbei dann auch von diesen Organisationen dazu gedrängt, diese Produkte zum Teil auch überteuert zu kaufen und in ihren gastronomischen Werken dann sozusagen mit zu verarbeiten. Ja, und nicht nur kleinere italienische Gastgeber sind involviert, dabei sind auch große Supermarktketten wie zum Beispiel Lidl. Gut, gehen wir zurück zum Ursprungsland des Phänomens, nämlich Italien. Hier haben mafiöse Organisationen auch Fuß gepasst im Discounter-System, beziehungsweise speziell bei Lidl. Es gibt hier eine Untersuchung von der italienischen Justiz, das ist auch publiziert worden über La Stampa, einer der größeren italienischen Tageszeitungen. Es ist wohl ohne Wissen der Unternehmensführung über einzelne Mitarbeiter von Lidl Italien wohl dann auch mit der Mafia kooperiert worden, über bestimmte Liefer- und Vertriebswege, sodass Lidl sozusagen im Sortiment Waren überteuert, die zum Teil dann auch falsch etikettiert worden waren, von solchen mafiösen Organisationen ins Sortiment unbewusst aufgenommen hat. Dabei geht es auch um einige kuriose Geschichten, als zum Beispiel Mozzarella di Bufala von Agromafia gefälscht wurde. Ja, und zwar es gibt dann auch einen Bericht aus der Campania, aus dieser Region um Neapel, in der tatsächlich dann auch es ein geschütztes Produkt gibt, das nur dort produziert werden darf, nämlich die Büffelmozzarella. Hierbei darf natürlich dann auch, wie der Name schon sagt, auch von der Europäischen Union geschützt als Produkt nur Büffelmilch verwendet werden. Es gab dann wohl einen Skandal in der Campania, in der Nähe, also nicht unweit von Neapel, bei der tatsächlich zutage gekommen ist, im Rahmen einer Untersuchung, dass unter dieser Schutzmarke Büffelmozzarella in einer Fabrik, Nahrungsmittelfabrik, Mozzarella-Reste vermischt worden sind mit Kuhmilch aus Osteuropa. Diese wurde dann auch, damit ein bestimmtes Büffelmozzarella-Aroma, das wohl leicht räucherlich sein soll, dann imitiert wird, wurde dann dieses Produkt in Anführungsstrichen dann auch in Müllwagen gelagert, in dem Müll vorher verbrannt worden ist, damit ein etwas eine Nuance eines Raucharomas tatsächlich dann auch den Ursprungsprodukt etwas mehr ähnelte. Das ist dann tatsächlich dann auch als Büffelmozzarella europaweit vertrieben worden. Ja, sag, was du willst, aber sie sind auf jeden Fall kreativ. Das sind sie. Und auch in Bezug auch auf die Arbeitskräfte, die verwendet werden, sind sie äußerst kreativ und ruchlos. Es ist auch so, dass die Flüchtlingskrise auch mit der Agromafia gekoppelt ist. Denn es wird geschätzt, dass in der italienischen Landwirtschaft etwa 100.000 Personen in sklavenähnlichen Bedingungen arbeiten. Und davon sind, so die Schätzungen der entsprechenden ermittelnden Stellen, etwa 80% Ausländer, davon größtenteils auch mitunter auch aus Nord- und Westafrika sowie auch aus Südasien. Das heißt also, Flüchtlinge werden dann auch hier sozusagen ausgebeutet. über die Mafia im Rahmen von Menschenhandel und auch im Rahmen von Produktion auf Obst- und Gemüseplantagen, um vergünstigt dann auch diese Produkte zu produzieren. Das heißt also, die Mafia ist in allen Facetten des Agrosystems involviert. Produktion, Verarbeitung, Vertrieb und das nicht nur in Italien, sondern europaweit. Es gibt dann offensichtlich immer verstärkt dann auch Ermittlungen in der Richtung in Deutschland, so zum Beispiel speziell in Süddeutschland, Baden-Württemberg und Bayern, in der tatsächlich die Tätigkeiten der Agromafia stärker untersucht werden. Es ist aber so, dass im Vergleich zu Italien, wo zum Beispiel die Ermittler einen viel engeren, also viel, einen viel größeren Freiraum haben in Bezug auf die Ermittlungen und auch auf die Möglichkeit zugreifen können, relativ schnell im Vergleich zu Deutschland Razzien durchzuführen oder zu beschlagnahmen, ist es in Deutschland so, dass es rechtlich so gehandhabt wird, dass man nicht so schnell und intensiv in einem kurzen Zeitraum agieren kann und darf. Es hat aber tatsächlich auch in der deutschen Rechtsprechung eine Änderung gegeben, die ausgeht aus einem Skandal, der auch mit der Mafia zusammenhing, in Deutschland sich ereignet hat, nämlich 2007, als dann auch 6 Personen in einem italienischen Restaurant ums Leben gekommen sind bei einem Anschlag, so bei einer Schießerei, die mit der Mafia zu tun hatte. Es war dann wohl sozusagen eine Vendetta innerhalb der Mafia, die zu dieser hohen Todeszahl in einem italienischen Restaurant in Duisburg führte. Danach, um teilweise auch eine Organisation oder Organisationen wie die italienischen Mafia-Organisationen stärker bekämpfen zu können, gab es in Deutschland dann auch sozusagen ein sogenanntes Transparenzregister, wodurch man auch Geldwäsche stärker bekämpfen will. Das heißt, man will damit auch schneller ermitteln können, wer tatsächlich Eigentümer und Kapitalgeber eines Unternehmens ist, um der Geldwäsche Herr zu werden. Ja gut, aber was ist da besonders an der Agromafia? Es ist keine Nachricht, dass die italienische Mafia in Deutschland sehr aktiv ist. Das können wir sogar im Buch Gomorra lesen. Sogar die zweite Staffel von der Serie Gomorra, die Handlung von dieser Staffel läuft teilweise in Köln. Ja, es ist im Prinzip nichts Neues. Was ist da besonders? Das Besondere ist, dass die Zahl der Delikte, die von dieser Agromafia durchgeführt werden in Deutschland, nicht abnimmt, sondern eher zunimmt. In Deutschland werden aktiv immer mehr Restaurantbesitzer zum Beispiel erpresst, um bestimmte Produkte verteuert zu kaufen, die eigentlich nicht das sind, als das, was sie ausgegeben werden zum Beispiel. Ferner ist es auch so, dass es ganz Europa im immer stärkeren Maße betrifft. Die Agromafia ist ein immer wichtigeres Problem, auch wirtschaftlicher Natur. Das heißt, von Jahr zu Jahr, so die Schätzung in Italien, steigert sich die Menge an Umsatz, die mit solchen mafiösen Geschäften im Bereich Agro, also Landwirtschaft und Nahrungsmittel, sozusagen zustande kommen oder zusammenkommen. Man schätzt, dass allein letztes Jahr die Agromafia mit Etikettenschwindel, mit gepanschten Nahrungsmitteln, mit falsch etikettierten Produkten und so weiter und so fort, etwa 21 Milliarden Euro umgesetzt hat. Und das ist nicht ein rein italienisches Problem, das ist ein europäisches Problem und das betrifft dann dementsprechend auch uns hier in Deutschland. Denn auch wir hier kaufen als Verbraucher mitunter Produkte, die nicht das sind, was sie sein sollten. Meinst du, dass das Besondere ist eigentlich, dass es uns unmittelbar betrifft? Ja, natürlich. Es betrifft uns auch hier in Deutschland. Das heißt also, dass wir hier mitunter vielleicht Bioprodukte kaufen, die keine sind, dass wir Fleisch kaufen, das nicht den qualitativen Standards entspricht, die tatsächlich eingehalten werden müssten, dass wir gepanschtes Olivenöl bekommen über diese Vertriebswege. Das heißt, ja, das heißt, es betrifft auch uns direkt und das fügt auch einen enormen Schaden auch mitunter in Bezug auch auf die Exportmöglichkeiten von Italien. Und wir sind ja eng verknüpft mit Italien als Volkswirtschaft. Das heißt also, ja, es betrifft uns auf mehreren Ebenen. Ja gut, beim nächsten Mal werde ich beim Einkauf von Mozzarella oder Olivenöl viel vorsichtiger sein. Okay, und was meint ihr? Selbstverständlich gehe ich davon aus, dass keiner jetzt sagen wird, es ist ein fantastisches Ereignis, dass die Mafia überall Fuß fasst. Aber Wie schätzt ihr die Situation ein? Sind wir stark davon betroffen? Habt ihr privat schon die Tätigkeit von Agromafia gespürt? Schreibt in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte hinterlasst uns ein Like, abonniert unseren Kanal, drückt auf Glöckchen, um kein neues Video zu verpassen. Und danke und ciao. Danke und ciao.